Glaub nie, was Schriftsteller dir erzählen. Ich konnte sehen heute in dem Haus, dass du nicht nur in deinen Büchern träumst, sondern du träumst auch in deinem Leben, aber du kannst nicht vor mir träumen. Radio Kontrabanda. Also, hola, hola. Ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Ein neuer Samstag ist da, guten Morgen. Es ist der 13. Mai 2017. Verdammt lang hier, dass ich fast alles ernst nahm. Es ist 10 Uhr in der Früh. Verdammt lang her, dass ich an was geglaubt. Und dann der Schock, wie es anders auf mich zukam. Merkwürdig, wie der Hase manchmal läuft. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Ein bisschen was hab ich kapiert. Wer alles, wenn's gut läuft, hinter dir herrennt. Dir die Schulter klopft und dich plötzlich hofiert. Sich ohne Rot zu werden bester Freund nennt. Und dich tags drauf ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da dich versäuert ratlos stund. Und für Enttäuschung, ich nehme die Kunst. Wir senden jeden Samstag Niemandsland bei Kontrabanda FM auf 91.4. Ich weiß noch wie. Von 10 bis 12 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.kontrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Kontrabanda ist ein freies, nicht kommerzielles Radio, selbst finanziert und selbst verwaltet. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen. Noch einmal, es ist Samstag, der 13. Mai 2017. Bienvenidas und Bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt sie wie immer Detlef Jeskals. Wir wollen Ihnen auch heute wieder die Welt so darstellen, wie sie ist. Als Tragödie und als Komödie, als Farce und als bitteren Ernst. Das war die Zeit, wo ich noch den Special. Als Paradies und als Hölle, als Original und als Fälschung, als wissenschaftliches Phänomen und als abergläubischen Hokuspokus. Als Hochkultur und als Schmierenkomödie. Da stand Josef Konrad. Als direkte Vergangenheitsbewältigung und als ferne Zukunftsmusik. Nur relativ scharf. Niemandsland, immer der Zeit voraus und immer weit hinter dem Mond. Alles dies und doch nichts davon. Willkommen im Niemandsland. Und ob mir ein Lied tatsächlich jetzt genügt. Ob ich jetzt da bin, wo ich hingewollt hab. Ob mir mich verwundt, die Tour nicht verdrückt. Ich will, ich weiß, ob du noch laut machst oder lest. Könnt nur noch. But verdammt lang her, dass ich bei dir am Grab war. Verdammt lang her, dass wir gesprochen haben. Und dass vom einen noch was beim anderen ankam. So lang, dass ich mich kaum erinnern kann. Hast fest geglaubt, dass wer im Himmel auf dich wartet. Ich erinnere dir, hab ich gesagt. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 32. Teil. Das Ende. Die Erhebung Casados gegen die Regierung Negrín. No pasarán. Pasaremos. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta matar el último cartucho. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Entgegen Negrins optimistischen Prognosen bricht die Front in Katalonien Anfang Februar 1939 mehr und mehr zusammen. Am 8. Februar besetzen Truppen aus Navarra die Stadt Figueras und am 10. Februar ist die gesamte Grenzlinie mit Frankreich in der Hand der Armeen Francos. Zu einer der ersten Amtshandlungen der Nationalen in Katalonien zählt die Aufhebung der katalanischen Autonomie und das Verbot des Katalanischen als Amtssprache. Zu der Zeit halten die Nationalen schon Siegesparaden ab. Ein deutscher Kriegsberichterstatter meldet am 21. Februar 1939 aus Barcelona. Die Millionenstadt quirlt. Parade vor dem Generalissimus Franco. Barcelona hat Festkleidung angelegt. Seid gegrüßt, ihr Kämpfer der Nordarmee, die ihr uns vom Roten Joch befreit habt. Musik, Fahnen, Teppiche, Stickereien, Plakate, Blumen, Tücher. Und dann ziehen sie vorbei, die Kolonnen. Zu Fuß, motorisiert, zu Pferd, zur Luft, Spanier, Italiener, Deutsche. Deutsche? Jawohl! Das sind die deutschen Freiwilligen der Legion Condor. Sie haben Haltung, sie gefallen, man klatscht. Stundenlang dauert der Vorbeimarsch. Und der Orient entfaltet seine Pracht. Tolle bunte Bilder. Nach der Parade sind die Truppen dienstfrei. Die Sieger werden gefeiert. Barcelona scheint ein Heerlager. Soldaten, Mädchen und Wein. Babylonisches Stimmengewirr. Barcelona hat wieder lachen gelernt. Mit solchen verlogenen, vorgestanzten Klischeebildchen aus dem faschistischen Kriegspoesiealbum, die staccatoartig vorgetragen werden, muss das Informationsbedürfnis der Menschen in Deutschland ab jetzt Vorlieb nehmen. Am 1. März 1939 berichtet der deutsche Journalist von einer anderen Feier. Nach der großen Parade gruppieren sich die weißen nationalen Streitkräfte um. Die Legion Condor versammelt sich bei Saragossa. 1. März 1939, Tag der deutschen Luftwaffe in Spanien. Der letzte? Sicher. Er wird festlich begangen. Auf dem Flugplatz bei Saragossa sind die Flugzeuge und Formationen angetreten. Deutscher Präsentiermarsch klingt auf. Dann spricht der letzte Befehlshaber der Legion Condor, General Freiherr von Richthofen. Eine Minute des Schweigens, Gedenken der Toten. Dann knallen deutsche Soldatentritte auf dem harten Flugplatzboden. Deutscher Paradeschritt, Tempo 114, zackige Marschmusik, es ist Deutschland. Aber noch halten sich Madrid und Valencia und im Umkreis dieser Städte sind die Republikaner immerhin noch im Besitz eines Viertels des spanischen Territoriums. Negrín, der sich in Valencia aufhält, sieht keine andere Möglichkeit, als weiter zu kämpfen. Staatspräsident Azaña, der sich in Paris aufhält und bewogen werden soll, nach Spanien zurückzukehren, erklärt einem Abgesandten des Ministerpräsidenten Negrín: Meine Pflicht ist es, Frieden zu machen. Ich lehne es ab, durch meine Anwesenheit einen sinnlosen Kampf zu verlängern. Wir müssen die bestmöglichen Garantien erwirken und so bald wie möglich abschließen. In Madrid bildet sich unter dem Vorsitz von General Segismundo Casado, dem Befehlshaber der republikanischen Zentralarmee, ein neuer Verteidigungsrat, in dem alle politischen Parteien und Gruppen außer den Kommunisten vertreten sind. Absicht dieser Junta ist es, möglichst schnell einen Waffenstillstand zu erreichen. Über die Frage, ob man weiterkämpfen oder verhandeln solle, kommt es im republikanischen Lager zu heftigen Auseinandersetzungen, wobei jede Gruppe die andere des Verrats bezichtigt. Álvarez del Bayo, der Außenminister, berichtet von der Rebellion des Verteidigungsrates in Madrid gegen die Regierung Negrín. Der Ministerpräsident rief Casado aus Valencia an. »Was geht in Madrid vor, General?« fragte er. »Nichts weiter, als dass ich mich gegen Sie erhoben habe,« war die Antwort. »Dass Sie sich gegen mich erhoben haben?« »Jawohl.« »Gut, dann betrachten Sie sich als abgesetzt,« antwortete Dr. Negrín. Immerhin war er noch der Ministerpräsident Spaniens und somit auch der Oberbefehlshaber der Armee. Bald jedoch sollte er einsehen, dass er nur wenig tun konnte, um seiner Autorität Geltung zu verschaffen. Auf die kurze Unterhaltung folgte eine ganze Serie von Telefongesprächen. Jene Minister, die noch am Nachmittag die Partei Casados ergriffen und ihn bei der Kabinettssitzung gegen das Misstrauen des Ministerpräsidenten verteidigt hatten, wollten die Nachricht nicht glauben. »Ich komme hinüber, bitte unternehmen Sie nichts, bis wir miteinander gesprochen haben. Alles wird schnell bereinigt sein.« Diese freundliche Bitte des Innenministers, Paulino Gomez, hatte nur zur Folge, dass General Casado ihm sagte, er könne sich diese Reise sparen. Wenn er nach Madrid komme, so laufe er nur Gefahr, verhaftet zu werden. Während wir anderen auf die Sitzung zurückkehrten, so fährt Álvarez del Bayo fort, informierte der Ministerpräsident den Staatssekretär im Kriegsministerium von dem, was vorgefallen war, und bat ihn zu erkunden, welche Haltung die Chefs der Armeekorps einnehmen. Der Bericht von Cisneros, der nach der Nachricht von der Erhebung in Cartagena am Morgen von Dr. Negrín ausgeschickt worden war, um die Generale Miaja und Matallana mit dem Flugzeug nach Madrid zurückzubringen, klang nicht sehr ermutigend. Nachdem Cisneros lange auf dem Flughafen auf die beiden Generale gewartet hatte, war er nach Valencia zurückgefahren und hatte General Miaja in dessen Büro zusammen mit General Menéndez, dem Befehlshaber der Levante-Armee, und mit General Matallana, dem Chef des Stabes, angetroffen. Alle drei waren sehr aufgeregt gewesen und hatten die Regierung beschuldigt, die verbrecherische Haltung eines Kampfes bis zum letzten Blutstropfen einzunehmen. Dann hatten sie laut verkündet, dass sie den Feindseligkeiten ein Ende bereiten würden, und zwar innerhalb der nächsten 24 Stunden. »Aber wie?« fragte General Hidalgo de Cisneros. »Durch Übergabe.« »Ja, durch Übergabe. Es gibt keinen anderen Ausweg,« erwiderte General Matallana. Ein paar Stunden später jedoch stellte sich dieser General, der ein Mann mit einem ausgezeichneten Charakter und ein standhafter und disziplinierter Soldat war und sich nur von den Manövern und dem Gerede seiner Kameraden hatte beeindrucken lassen, dem Ministerpräsidenten zur Unterdrückung des Aufstandes in Cartagena zur Verfügung. Auch das, was man von General Cordon hörte, klang nicht sehr befriedigend. Es wurde klar, dass die ganze Angelegenheit doch schon seit Wochen vorbereitet gewesen war und recht weite Kreise gezogen hatte. Einige andere Generale erklärten am Telefon, sie würden sich auf die Seite der Regierung stellen, jedoch nur unter der Bedingung, dass man nicht gegen Casado vorgehe und dass es nicht zu einer Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Heeresteilen komme. General Menéndez, offenbar in der Vorstellung befangen, wir würden General Matallana als Geisel bei uns halten, verlangte, dieser müsse unbedingt sofort freigelassen werden und drohte, er werde andernfalls herüberkommen, den General heraushauen und dabei einige von uns über den Haufen schießen. Stundenlange Verhandlungen folgten, die zu nichts führten. Außerdem war die Regierung der Möglichkeit beraubt, sich über das Radio an das Volk zu wenden. Die Bevölkerung der zentralen und südlichen Zone hätte dann von den schwebenden Verhandlungen und den Anstrengungen gehört, einen ehrenhaften Frieden zu erreichen. Casado wusste all dies. Der Ministerpräsident selbst hatte ihn davon unterrichtet. Die Radioansprache hätte die Casado-Gruppe also um ihren eigentlichen Handlungsgrund gebracht. Daher auch die Entschlossenheit, die Stimme der Regierung zu ersticken. Kurz darauf erfahren die Anhänger Negrins, dass Alicante zu Casado übergegangen ist. Nun wartet Negrín nicht länger. Zusammen mit seinen Getreuen fliegt er nach Frankreich ins Exil. Um 15 Uhr startet die Maschine. Die Passionaria erzählt. Wir kommen zum Flughafen von Monóvar. Dort hält Genosse Hidalgo de Cisneros einige Flugzeuge für die Regierung bereit und eines davon stellt er uns zur Verfügung. Hidalgo selbst blieb noch bis zum Abflug der Regierung, einer Reihe hochgestellter Offiziere und jener Führer der kommunistischen Partei, die laut Beschluss Spanien verlassen sollten. Einige Stunden später wurde die gesamte Regierung ausgeflogen. Um die Auflösung der Armee zu verhindern und um allen, denen wegen ihrer antifaschistischen Tätigkeit besondere Gefahr drohte, das Verlassen des Landes über den Hafen von Alicante zu ermöglichen, blieben Genosse Checa und Genossin Togliatti in Spanien. In Madrid beginnt nun der Kampf zwischen Kommunisten und Casado-Anhängern, der die Verteidigungsbereitschaft der Republikaner beträchtlich schwächt. Ein Bürgerkrieg im Bürgerkrieg beginnt. Am 19. März 1939 nimmt Casado Waffenstillstandsverhandlungen mit Franco auf, die sich bis zum 25. März hinziehen und dann scheitern. Casado gerät in dieselbe Lage, die ihn veranlasste, sich gegen Negrín zu erheben. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 32. Teil, das Ende, die Erhebung Casados gegen die Regierung Negrín. Eine Niemandsland-Radioproduktion 2017. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumba, la. Wie immer Literaturangaben. Ich empfehle Álvarez del Valle, Freedom Battle, das Buch über den Spanischen Bürgerkrieg des Außenministers der letzten Regierung Negrín, erschienen in London 1940. Dann möchte ich, wie öfter, auf das Werk Der Spanische Bürgerkrieg von Thomas Hugh hinweisen, erschienen in Berlin 1962. Buzzing in mass, a dozen jaw. Es mein Jonas Peter und mein Mariadenberger dauert es noch früh. Neun in vier, da steht der Tommy schon mit 30 andere für der Zoll, Tür meine Brenn. Oder früher, doch da ist er ja. Solange man Tön von drinnen hört, kennt jedes Wort. Jede Break, so ja nach jedem Schluss akkordet ist zurück. Vom nächsten Lied. Die Sportler war schon immer da, jedenfalls länger als der Trotzkopf mit der Schulter langer Haar. Er war als Kind auch schon ins Drin, mit Singen älter hatte damals Holiday an Eis gesehen und er weiß eigentlich nur noch wo soll's. In der Reihe war der Urdorf für ihn, ist die Boot, bekehrt wie Mekka für den Moslem, wo man ihn verlieren muss. So jetzt wie ein Ozean für den Fluss. Will die Band ist in der Stadt, wo es so lang noch hier wart, will gesingen Band in der Stadt. Viel zu schön im Wort zu sehen, sie ist sehr gespielt für ihn. Nicht im Fernsehen, nicht auf Platt, wir gesingen Band in der Stadt. Job. Die Jeter aus dem Mann und Verkauf hingen, nehme ich aus dem Kopf, ihr übelst das. Die Finger wund, Monatelang ist das sämtliche Akkorde, spielt der Kunst nur die Bühne. Noch im Sinn, ob der dann noch Jörg fürs Pferd spielt, es in ohne Knall. Es ist hin, im letzten Moment singen eine Band noch der ganze Jahre. Der allerletzte Mal in der Nacht, es ist Schluss. Wir singen auf der Bühne, ob der Erse all hier sind, in der Halbwanse all drin. Viel zu schön im Mord zu sinn, sie ist See und spielt für ihn, nicht im Fernsehen, nicht auf Blatt. Wir singen in der Stadt. Seine Lieblingsband ist in der Stadt. Übrigens, für alle Rockfans, im September werden die Rolling Stones zu einem Gastkonzert hier in Barcelona weilen. Nur mal so ein Rocktipp nebenbei. Eine andere Rock- oder besser gesagt Punk-Rock-Gruppe hat soeben ein neues Album rausgebracht, die Toten Hosen. Das Album heißt Laune der Natur, das werden wir gleich mal vorstellen. Vielleicht zuerst ein paar Worte zu den Toten Hosen. Die sind ja die erfolgreichste Band, Punkband des Landes. Viele fragen sich natürlich, was hat das noch mit Punk zu tun? Ein Haus auf Ibiza und ja, jede Menge Geld, Millionäre. Kann ein Punk-Millionär sein? Die Frage lassen wir offen, aber die soll jeder selber beantworten. Natürlich kann ein Punk Millionär sein. Ein Punk kann arm sein, aber auch Millionär. Warum nicht? Also, erfolgreich oder fast zu erfolgreich. Jedenfalls, wenn man an das vorhergehende Studioalbum der Band Ballast der Republik denkt, fast 1 Million verkaufte Exemplare, eine Tournee, die über 1 Million Zuschauer sahen. Unglaublich. Die Single Tage wie diese wurde überall gespielt. Sie lief auch, als Angela Merkel ihren letzten Bundestagswahlsieg feierte. Systemkonformer Punk. Nach der Party rief die Bundeskanzlerin persönlich bei Campino an und entschuldigte sich dafür, dass wir so auf ihrem Lied herumgetrampelt sind. Als wären die Hosen die Könige eines anderen, ihr unbekannten Deutschlands. 10 Monate später wurde Deutschland Fußballweltmeister in Brasilien und, ja, im Maracanã-Stadion hallte am Tage des Sieges oder in der Nacht des Sieges das Lied Tage wie diese von den Toten Hosen. Punk auf höchstem Niveau oder Punk, der kein Punk mehr ist. Hören wir das Lied und dann stellen wir ein paar Songs aus dem neuen Album vor. Tage wie diese. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag. Und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt. letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie aus einer melancholischen Powerballade war die deutsche Triumphhymne des Jahrzehnts geworden, Tage wie diese. Tja, auch etwas für Hochzeiten zum Beispiel, Betriebsfeiern, runde Geburtstage, überall erklang diese Hymne natürlich. Etwas fürs grobe deutsche Gefühl und für große Versprechen. Eine schöne Sache, möglicherweise urteilt der Spiegel über diesen Song, aber auch ein wenig seltsam. Vor allem, wenn man es sich nie leicht gemacht hat mit Deutschland. Wir wissen ja, Campinos Mutter war Engländerin, der Vater seines Vaters, ein Richter, wurde im Dritten Reich in den Ruhestand versetzt, als er sich weigerte, Juden ohne Verhandlung zu verurteilen. Achtung, ohne Verhandlung. Mit Verhandlung hätte er sie natürlich verurteilt. Mit so wenig gibt man sich in Deutschland schon zufrieden. Ein bisschen Widerstand. Die Drohungen von Nazis und Rechtsradikalen begleiten die Band bis heute. Bei Fußballspielen hält Campino zu England. Selbst im Finale 2014 schaffte er es nicht, Deutschland den Daumen zu drücken. Er war für Argentinien, aus Trotz. Ein Antideutscher, was verrückt ist, denn im Fußball ist Argentinien so etwas wie ein Erzgegner Englands. Ja, hat da irgendjemand Probleme mit? Würde Campino jetzt herausfordernd mit vorgerecktem Unterkinn in die Menge sagen oder rufen. Naja, Probleme sind so etwas wie Campinos zweiter Vorname. Er hat sie. Ich verweise hier auf einen sehr, sehr langen Artikel, der diese Woche im Spiegel erscheint. 17 passen rein. Die Toten Hosen haben die Hymne des Jahrzehnts geschrieben. Jetzt sollen die goldenen Schallplatten brennen. Unterwegs mit der besten Punkband des Landes. Da schreibt Herr Thomas Hütlin einen sehr profunden und sehr tollen Artikel eigentlich über die Geschichte der Band und über ihren Zustand und über das, was diese Band fürs deutsche Gemüt eigentlich so bedeutet und für die Stabilität des deutschen Systems. Die Toten Hosen wurden ja sehr kritisiert als, sagen wir mal, systemkonforme Antifa. Als Antifa, die praktisch von oben, von der Merkel-Regierung verordnet wird, um noch mehr Flüchtlinge ins Land zu holen und diese ganzen Geschichten. Da sind die Toten Hosen voll mit dabei und andere Popgrößen. Sie stabilisieren also auf ihre Art das System und das wird ihnen von sehr, sehr linker Seite doch sehr oft vorgeworfen. Sei es drum. Hören wir das Lied Eine Handvoll Erde jetzt von ihrem neuen Album. Eine Handvoll Erde ist ein Song, wie man schon sich vorstellen kann, nicht ein Titel für ein Western, sondern eine Art Nachruf für den Manager der Band, der tot ist. Der Manager ist tot, das sagt Andreas Frege. Andreas Frege ist natürlich Campino. Und mit diesem Satz beginnt die neue Platte. Campino, der ist 54 Jahre alt. Und der besitzt ein Haus auf Ibiza, das oft leer steht, wie er selber zugibt, und eine Saisonkarte für den FC Liverpool, die häufig andere nutzen dürfen, weil er mit den Texten für die neuen Songs nicht rumkommt. Oder der Rest der Band meint, dass ein Stück einen besseren Text verdient hat, als jenen, den der Sänger gerade im Proberaum vorgelesen hat. Campino mag ein Punk sein, aber er ist ein verdammt ehrgeiziger Punk. Wenn man ihn fragt, ob das neue Album der Toten Hosen, das nun erschienene Laune der Natur plus Zugabe Learning English Lesson 2, Coverversionen von alten Punk-Klassikern gut geworden ist, wird seine Stimme dünn. Empfehle die Distanz zu diesen Aufnahmen. Er hat sie über Monate und Monate immer wieder und wieder gehört. Mit den anderen versucht, sie Millimeter für Millimeter zu verbessern. Der Musik die Wucht zu geben, die er glaubt, den Fans schuldig zu sein, ist für ihn eine Aufgabe. Musik, die das Zeug dazu haben sollte, dass sie im Zweifelsfall auch im Kopf erklingen könne. Jener Kurve im Stadion von Liverpool an der Anfield Road, wo die treuesten der treuen Fans sind. Vergessen wir nicht, Liverpool, früher ein proletarischer Verein, heute von gewieften Managern und Oberklassentypen besucht und gefeiert. Doch genug der Vorrede. Eine Handvoll Erde von den Toten Hosen von ihrem neuen Album. Hier ist es. Du hast uns alle hier versammelt. Wir stehen zusammen an diesem Tag. Ein kurzer Blick ist das Zeichen. Langsam heben wir dich an. Wir tragen dich nur ein paar Meter, die für ein ganzes Leben stehen. Verloren in Gedanken, es gibt nichts mehr dran zu drehen. Alle Worte sind gesprochen, ein letztes Lied, als wir nach draußen ziehen. Jetzt sind es nur noch 100 Schritte, die wir gemeinsam gehen. Gleich sind wir am Ziel, mein Freund. Von hier aus kein Zurück. Dein Sarg gleitet sanft hinunter in die Tiefe, Stück für Stück. Eine Handvoll Erde werf ich dir hinterher. Und nach über 100 Händen sieht man fast nichts mehr von dir. Nächsten Tag zurück am Grab, niemand ist mehr da, will nach dir suchen, will noch was finden, komm mit dem Ende noch nicht klar. Ein Leben ohne dich bricht an. Es hilft mir, dass ich weiß, wir gehören immer noch zusammen, uns trennt nur ein bisschen Zeit. Eine Handvoll Erde werf ich dir hinterher und nach über. Yeah. eine Handvoll Erde. Campino hat eine Grabstelle auf dem Düsseldorfer Südfriedhof gekauft, ein Riesenstück Land. Da passen 17 rein, sagt er, und 3 sind schon drin. Von rechts liegt schlicht und schwarz die Grabplatte von Jochen Hülder, dem Manager der Band, gestorben an Magenkrebs im Januar 2015, 57 Jahre alt. Sein Tod traf die Band brutal hart. Hülder war quasi Gründungsmitglied und Vaterfigur. Einer, der nicht nur endlos Ideen hatte, sondern auch die schleue Großherzigkeit und, wenn es sein musste, Härte aus Einfällen Wirklichkeiten werden zu lassen. Kreativer Typ also. Ja, 17 passen rein in die Grabstelle, 3 sind schon drin, da ist also noch genug Platz im Grab für alles, was mit der Punkband so zu tun hat. Millionen Erfolg, Tod und Trauer, Deutschland und der hässliche, wieder erwachte rechte Rand, das eigene Alter und die Frage, was das alles noch soll mit dem Rock'n'Roll. Die 5 Jahre seit Ballast der Republik waren eine widersprüchliche, oft nervende Zeit für die Band, urteilt der Spiegel. Laune der Natur ist die Bestandaufnahme dieses Zustands und eine Rückkehr zur Essenz. Wie gerade gesagt, eine Handvoll Erde, ein Song über die Trauer um Manager Hülder und kein Grund zur Traurigkeit, ein Lied des verstorbenen Schlagzeugers Wölli Rode, dessen Stimme die Gruppe von einem alten Band nahm und den Song neu einspielte. Wölli klingt jetzt ein bisschen wie Johnny Cash. Was für die Rolling Stones der Blues ist, für Bob Dylan der Folk, das ist für die Toten Hosen der Punkrock. Vor und zurück auf dem Bolzplatz, nur kein Happy End, kein Hollywood. Wie es in einem der wenigen Liebeslieder des Albums heißt. Bitte kein Plastik, lieber wirklichen Lärm. Gelächter, Trauer, Wut oder wenigstens um jene Gefühle kämpfen, die man gern als echt bezeichnet. Noch ein Lied und dann begrüßen wir Werner, der ist hier im Studio. Der scharrt hier vor seinem Mikro mit den Hufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Pferdehufe oder Beelzebubhufe sind. Du kannst noch nicht sprechen, weil wir haben noch keinen Mikrotest. Ich weiß noch nicht, Werner, Entschuldigung, welches Mikro du hast. Müssen wir schnell rausfinden. Noch ein Song von den Toten Hosen, von diesem Album. Laune der Natur. Alles passiert. Ein letztes Lied. Ein letzter Tanz. Ein Augenblick, ganz ohne Glanz. Das Feuerwerk am Horizont malt unsere Schatten auf Beton. Kein Happy End, kein Hollywood. Alles passiert, wie es passieren muss. Der letzte Sand fällt durch die Uhr. Wir finden beide keine neue Spur. Und zwischen uns ein breiter Fluss. Alles passiert, wie es passieren muss. Die Leichtigkeit so lange her. Vergangenheit bedeutet heut nichts mehr. Nichts Wichtiges, was übrig bleibt. Und jetzt trägst du dieses schwarze Kleid. Ein Moment, der bitter schmeckt, der keinen neuen guten Geist erweckt. Blick nicht zurück, steig in den Bus. Alles passiert, wie es passieren muss. Wir kehren von der Bühne. Es gibt keinen Applaus. Und die Liebe blitzig weg. Schmeißt uns einfach raus, nur in guter Freundschaft halten wir's nicht aus. Die Musik hört auf, es bleibt nichts mehr. Die Straßen werden neu geteert. Das Feuerwerk, nur Schall und Rauch. Der Kopf im Boden, wie Vogelstrauß. Ich wach nachts auf und denk an dich und weiß genau, du denkst auch an mich. Kein Happy End, kein Hollywood. Alles passiert, wie es passieren muss. Kein Happy End, nur ein letzter Kuss. Alles passiert, wie es passiert. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Studio Werner. Hallo, guten Morgen. Morgen. Wie geht's denn so? Was gibt's Neues? Ach, das Wetter beeinflusst die Stimmung ja auch immer. Und gestern hat es noch ein bisschen geregnet, heute aber nicht mehr. Und nach dem, was man so hört und liest, ab nächste Woche Sonnenschein brutal. Und mir gefällt es natürlich. Das ist schön. Sonnenschein will jeder haben. Ich hätte gerne mal ein ganzes Jahr Regen. Dann kommen nicht so viele Touristen und dann wird die Stadt ein bisschen entlastet und die Gentrifizierung wird ein bisschen gestoppt. Aber das hieße zu sagen, Herr, gib ihnen Einsicht. Sag Trump, dass er die Antarktis retten soll. Worüber wirst du uns heute berichten? Was ihr wollt, wie das Herz begehrt. Aber wir haben ja, vielleicht sollten wir damit anfangen. Wir haben ja vor einer Woche gesagt, dass in Frankreich die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Das war am letzten Sonntag. Sie haben stattgefunden. Und das Resultat ist ja klar inzwischen, diese Mischung aus Albert Rivera und Christian Lindner, Macron, der hat also diese Stichwahl gewonnen mit ungefähr 66% der Stimmen und diese unsägliche Le Pen hat verloren mit ungefähr 34%. Und also von den alten traditionellen Parteien, den Republikanern und den Sozialisten, die hatten zwei Wochen vorher in der ersten Runde zusammen ungefähr 25% gekriegt. Also nur einer von vier Franzosen wählt diese noch. Also wie wenn in Deutschland niemand mehr CDU und SPD wählen würde, ne? Und jedenfalls auf der rechten Seite ist übrig geblieben die Le Pen und um das mal sozusagen um CDU und SPD zu ersetzen, ist dann jetzt so eine Art FDP groß rausgekommen mit diesem Macron, aber eben, das ist der Unterschied, eine ganz junge Bewegung, gar nicht Partei. Die FDP, die ist ja schon so oft tot gewesen und wieder auferstanden. Die gab es ja schon von Anfang an in der Bundesrepublik. Ne? Und dann, was auch noch interessant ist, also auf der einen Seite hat diese Rechtsradikale mehr Stimmen bekommen denn je, ja. Also alle, die jetzt so euphorisch sagen, die sind abgeschmettert, Pustekuchen. Ne? 11 Millionen Stimmen haben die gekriegt, diese Front National. Ne? Und die anderen, wie gesagt, dieser Emmanuel Macron und auch interessantes Datum hier, die niedrigste Wahlbeteiligung denn je. Ne? Also 25% Abstention. Und dann dazu noch sehr viele weiße und ungültige Stimmzettel, mehr als 11%, also zusammen 37% haben weder ihn noch sie gewählt. Ne? Ist ja wohl das Mindeste, was man machen konnte bei dieser Alternative. Wenn man uns das zur Wahl gibt, dann bitte wählt doch alleine. Ja, also jedenfalls ist klar, dass der gewonnen hat, heißt auf keinen Fall, dass die jetzt da dort eine starke und stabile Regierung haben. Ne? Es wurde nur der Präsident eben gewählt, der vielleicht noch mehr Machtbefugnisse hat als der Kanzler in Deutschland. Ne? Und jetzt muss man eben abwarten, wie viel Unterstützung seine Partei, ja, tatsächlich bekommt bei den Parlamentswahlen am 11. Juni, also in 4 Wochen. Jetzt zu dieser Stichwahl hieß seine Bewegung En Marche und jetzt haben sie das umbenannt in République En Marche. Also seine beiden Anfangsbuchstaben E und M, die will er offenbar weiter aufrechterhalten. Also klar ist, dass er keine absolute Mehrheit bekommen wird bei diesen Wahlen in 4 Wochen. Und deshalb kann man jetzt spekulieren, von der alten Wählerschaft, von den Rechten und von Sozialisten, wie reagieren die, was machen die? Unterstützen sie ihn oder nicht? Dann kommt dazu, dass die Leute, die von Mélenchon, die sich jetzt bei der Stichwahl der Stimme enthalten haben, die werden natürlich den Teufel tun und ihn wählen. Ne? Und also was passiert, es geht gleich weiter wie seither. Also für mich ist das super klar. Ne? Wenn man sich das anguckt, was bis jetzt bekannt geworden ist von seinem Programm, ja, das kommt einem alles sehr bekannt vor. Seit der Agenda 2010, Steuererleichterung für Unternehmer, Arbeitsmarktreform, die er selber übrigens ja unter Hollande, wo er dort Minister war, schon angefangen hat. Ja. Und also Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit und Löhne sollen in Zukunft nicht mehr ausgehandelt werden bei Flächentarifverträgen mit den Gewerkschaften, sondern immer mehr Haustarife soll es geben. Also in jedem Unternehmen wird einzeln verhandelt. Und ideologisch auch so, ne, das, irgendwie hat man den Eindruck, dass wieder der Traum von der zentristischen Mitte, was der jetzt verbreitet da als Ideologie, also ein Wechsel soll stattfinden, aber ohne Risiko, ohne Experimente. Und wo sowas hinführt, das haben wir ja schon öfter gesehen in der letzten Geschichte. Rechts und links soll es nicht mehr geben, sollen sich aussöhnen. Und also keinerlei Begriff von Gesellschaft, beziehungsweise einen anderen Begriff von Gesellschaft als Marx das zum Beispiel hatte. Das ist eher so ein Schumpeter-Kapitalismus hier. Und dann kann man nur hoffen, dass einige von den alten, die da früher die Republikaner und Sozialisten gewählt haben, dass die es wirklich anfangen nachzudenken und dann eben diese Plattform der widerspenstigen, ungehorsamen Linken wählen. Das, so heißt diese Plattform jetzt von Mélenchon, von dem linken Kandidaten. Du hast gesagt Schumpeter. Ich denke Schunkelpeter, dann fällt er vom Schaukelpferd und bricht sich vielleicht das Genick. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Schunkel Schumpeter. Es gab schon Demos am nächsten Tag. Am Tag nach der Wahl gingen schon tausende Linke auf die Straße und begannen schon mit der neuen Protestkultur gegen dieses Prachtexemplar der Finanzmärkte und der Großbanken, das da mit allerlei historischem politischem Wissen über die historische Ingenieurwissenschaft und die politische Ingenieurwissenschaft an die Macht gespült wurde, beziehungsweise mit einer Designerbewegung an die Macht kam. Bewegungen ins Leben rufen kennt man seit den 90er Jahren, wo die USA angefangen haben, in der Ukraine diese orange Bewegung ins Leben zu rufen mit dieser Timoschenko, und dann haben sie versucht, in allen Ländern solche Bewegungen zu gründen, die dann plötzlich in aller Munde waren, über die Massenmedien, T-Shirts, eine Farbe. Es wurde wirklich bis ins kleinste Detail durchgestylt. Da wurden Fotokopiergeräte eingeflogen, heute sind es Laptops, Büros wurden angemietet, überall sah man plötzlich die Fahnen, die Plakate wurden geklebt. Es wurde drüber geredet und die Leute hatten das Gefühl, da entsteht was, die sprechen für uns, die tun was für uns. Und dann innerhalb von Monaten hat man dann plötzlich unheimlich viele Leute auf der Straße und Gandhi dann leider massenlenkungsmäßig in die eine oder andere Richtung führen. Während sie erleichtert das Tanzbein schwingt, schreitet er regelrecht monarchisch den Hof des Louvre ab. Die Rede ist von den beiden Kandidaten, von der Le Pen und von Macron. Es ist 22.33 Uhr am Sonntagabend in Paris und Le Kid, wie Frankreich ihn nennt, hat es geschafft. Ganz alleine nimmt er zu Beethovens Europahymne oder an die Freude Kurs auf die Staatspräsidentschaft. Marine Le Pen wirbelt derweil zu Rock'n'Roll im Bois de Vincennes ihren Lebensgefährten Louis Allot vor den Kameras herum. Hat sie die Macht eigentlich wirklich gewollt, fragt hier der Taz-Korrespondent. Kurz nach 20 Uhr hat sie bereits ihre Niederlage eingestanden, eine Neuausrichtung des Front National angekündigt, was immer das auch heißen mag, und sie will den Parteinamen ändern. So viel zum Etikettenschwindel. Im Hof des Louvre dauert Macrons einsamer Gang 4 Minuten und man kann sich jetzt schon vorstellen, dass er noch oft allein sein wird, umzingelt von den verschiedensten Interessensgruppen und Lobbys. Denn Frankreich ist nach dieser Entscheidung ein mehrfach gespaltenes Land. Du hast das gerade ganz schön geschildert, Werner. Jeder dritte Franzose, jede dritte Französin hat den reaktionären rechtsextremen Front National gewählt, auch wenn Marine Le Pen nur noch in 2 von 101 Departements gesiegt hat. Und Macron weiß auch, dass mindestens 2 Drittel seiner Wählerschaft aus Verlegenheit für ihn gestimmt haben, nicht aus Überzeugung. Ich verstehe die Vorbehalte, ich will ein Präsident für alle werden und so weiter. Dieses Blabla hast du gerade schon sehr schön erklärt. Am Tag danach, am Tag nach der Wahl, wegen der Siegesfeiern zum 8. Mai, war da ein Ruhetag in ganz Frankreich. Und an diesem Tag ist die Stimmung alles andere als ruhig. Gefühlt an sämtlichen Fronten wird weiter debattiert, ob öffentlich oder privat. Mit wem macht Macron ab nächster Woche seine Regierung? Wer wird Premierminister? Und wie stellt sich En Marche für die Parlamentswahlen im Juni auf? Sogar die Sonne hat sich ganz kurz für diesen Politmarathon ins Zeug gelegt. Nach einem komplett grauen Nieselsonntag nimmt sie am Montag die Parade am Arc de Triomphe ab. Dort legen Macron und Hollande gemeinsam einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten ab und dort sieht der Alte den Neuen, seinen früheren Chef, wortlos an, als wolle er sagen, nimm's nicht persönlich, aber das musste jetzt sein. Musste das wirklich sein für militante Anhänger des im ersten Wahlgang mit fast 20% der Stimmen unterlegenen linken Jean-Luc Mélenchon? Hätte die Wahl Macrons gar nicht erst passieren dürfen. Ihre Antwort lautet am Montagabend im linksalternativen Pariser Viertel Melie-Montant und in anderen französischen Großstädten vermummter Rabatz mit der Polizei, eingeworfene Schaufensterscheiben, über 140 Festnahmen allein in Paris. An der nicht weit von Melie-Montant entfernten Place de la République, einer der symbolischen linken Sammlungsorte der Hauptstadt, bleibt es dagegen ruhig. Unter der Statue der gusseisernen Marianne sitzt bei Dosenbier Else Piat. Es ist kurz nach Mitternacht am Montag und knapp über Elise prangt ein giftgrünes Graffiti. Nique le FN, fick dich Front National. Vielleicht kommen wir gleich im Katastrophenblock noch kurz darauf zu sprechen. Was noch? Ja, dann das Dauerthema noch, aber ich will das jetzt nicht mehr so weit ausführen, das nur noch kurze Anekdote dazu. Korruption, ne? Sowohl in Katalonien wie in Zentralspanien, also dieses Märchen geht weiter. Und Märchen, alle kennen wahrscheinlich das Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge, aber die katalanische Version wäre jetzt Jordi Pujol, der Ex-Präsident, Marta Ferrusola, seine Frau, und die sieben Zwerge. Also die sieben Zwerge wären in diesem Fall ihre sieben Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Und das ist unsere katalanische Corleone-Familie. Und da gibt es jetzt bei der Polizia Nacional, eine Einheit, die heißt UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, also sowas wie eine Abteilung für Wirtschafts- und Steuerkriminalität. Und nach einem Bericht von denen, jetzt hat also diese Familie Pujol, Corleone, hat in fast 25 Jahren von 1990 bis 2014 die Summe von 70 Millionen Euro angesammelt. Ne? Und jetzt ist die Frage natürlich nach der Herkunft von diesem Geld. Das ist offenbar so aus irgendwelchen trüben Quellen zusammengelaufen. Und die Probleme, die das dann schafft, ist natürlich, man muss das verstecken, man muss es waschen, man muss es wieder verstecken beziehungsweise irgendwo anlegen. Ne? In Panama oder in Andorra in diesem Fall, oder in anderen Offshore-Plätzen. Ne? Und wenn man die Familie danach gefragt hat, woher kommt denn dieses ganze Geld? Ne? Ja, da ist eine Erbschaft da gewesen von Florenzi. Jetzt, Florenzi ist der Opa. Ne? Nur das Testament und Beweise dafür konnte man bis heute nicht auffinden. Ne? Was man jetzt aufgefunden hat, war ein kleiner, kurzer, handgeschriebener Brief und von Marta, von der Frau von dem Ex-Präsidenten. Ich lese es zuerst mal auf Spanisch kurz vor. Reverendo Musen, soy la madre superiore de la congregación. Desearía que traspasaras dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Él ya le dirá dónde se deben colocar. Muy agradecida, Marta Ferrusola. Ja, auf Deutsch wäre das so ungefähr, ehrwürdiger Pfarrer, ich bin die ehrwürdige Mutter, die Oberin der Kongregation. Ich hätte gerne, dass du zwei Messbücher von meiner Bibliothek auf die Bibliothek vom Kaplan, vom Kirchspiel rüberbringst. Er wird dir dann schon sagen, wo du das aufstellen sollst. Ich bin ihm sehr dankbar. Also jetzt ist ja schön, ne? Verständlich, dass die dieses Vokabular beherrscht, so redet, so denkt, so schreibt, weil die kommen natürlich aus einer guten katholischen Familie, sind oft zur Messe gegangen, ja, wo diese Leute eben hingehen, wenn sie ihre religiöse Notdurft verrichten wollen. Und aber wer bekommt diesen Brief? Eine Bank, ein Banker in Andorra. Und der hat es aber alles sofort verstanden und hat dann gemacht, was er eigentlich sagen wollte. Ne? Er soll ihr zwei Messbücher, also 2 Millionen von ihrem Konto auf das Konto von Ihrem Sohn überweisen und der wird Ihnen dann schon sagen, wo Sie das anlegen sollen. Tja, so geht es hier. Das war das Letzte vom Fall Pujol. Psycho-Rodeo. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Und ich sage nochmal willkommen für alle diejenigen, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, beziehungsweise daheim die UKW-Empfänger auf den Küchentischen angeworfen haben. Hallo, es beginnen die Katastrophen im heutigen Niemandsland. Es ist Samstag, der 13. Mai 2017. Es ist ungefähr 9 Minuten nach 11 Uhr am Vormittag. Wunderschöner Tag übrigens. Warm und Sonne. Falls jemand das hier in Spanien überhaupt mitbekommen hat, am 8., am vergangenen Montag, war der Tag der Befreiung. Befreiung vom Hitlerfaschismus. In zahlreichen Ländern ist am Montag an die Kapitulation Hitlerdeutschlands vor 72 Jahren erinnert worden. Offizielle Zeremonien gab es unter anderem in Paris, wo der scheidende Staatschef François Hollande und sein Nachfolger Emmanuel Macron die gefallenen französischen Soldaten ehrten. Im israelischen Ashdod kamen Angehörige ehemaliger sowjetischer Soldaten zusammen, um in historischen Uniformen an den Kampf gegen den Faschismus zu erinnern. In Russland und anderen früheren Sowjetrepubliken wird der Tag des Sieges am 9. Mai begangen. Thema Spanien. Spaniens Parlament will Francos Knochen umbetten, offiziell Gebeine genannt. In Spanien hat das Parlament die Umbettung der Gebeine des faschistischen Diktators Francisco Franco, der lebte und hauste von 1892 bis 1975, gefordert. Ein entsprechender Entschließungsantrag der Sozialisten PSOE wurde am Donnerstag in Madrid angenommen. Die Abgeordneten der postfrankistischen Volkspartei PP von Ministerpräsident Mariano Rajoy enthielten sich der Stimme. Die Minderheitsregierung ist nicht verpflichtet, dem Entschließungsantrag Folge zu leisten. Wir fragen uns hier natürlich: Warum kommen die Sozialisten erst so spät mit so einem wirklich wichtigen Vorschlag? Die waren doch 8 Jahre an der Regierung oder noch länger und sind kein Mal darauf gekommen, als sie die Macht hatten. Jetzt, wo sie die Macht überhaupt nicht haben, kommen sie mit solchen Entschließungsanträgen. Toll. Thema Rüstung. Hoher Umsatz bei Rüstungskonzernen. Berlin. Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik profitiert von der derzeitigen globalen Aufrüstung. Wie das Jenaer Unternehmen am Donnerstag meldete, verbesserte sich der Umsatz um gut 3% auf knapp 164 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen stieg um 13% auf 11 Millionen Euro. Besonders stark sei der Auftragszuwachs in der Rüstungssparte ausgefallen, plus 80%. »2500 Verdachtsfälle in der Berufsarmee. Verdachtsfälle für was? Für neofaschistische Umtriebe. Der militärische Abschirmdienst MAD, MAD heißt auf Englisch verrückt, der Bundeswehr hat seit dem Ende der Wehrpflicht im Jahr 2011 mehr als 2500 neofaschistische Verdachtsfälle bei der Bundeswehr registriert.« Das berichtete die Rheinische Post in ihrer Donnerstagsausgabe unter Berufung auf Sicherheitskreise. Im laufenden Jahr ging der MAD bislang 104 rechtsextremistischen Verdachtsfällen nach. Die Annahme habe sich aber nur bei wenigen, die Rede ist von höchstens 7%, erhärtet. Dazu zählen auch die neuesten braunen Zellen im deutschen Militär, wie jene um den Oberstleutnant Franco Albrecht, der sich monatelang als syrischer Flüchtling ausgegeben und offenbar einen Anschlag geplant hatte. Außer ihm sind inzwischen auch ein Student sowie ein weiterer Soldat in Haft. Gut, hören wir einmal die aktuellen Meldungen vom heutigen Samstag, die Meldungen vom Tage in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Hier sind sie. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Weltweiter Cyberangriff. Betroffen ist unter anderem die Deutsche Bahn. Zugausfälle gebe es allerdings keine. Angriffe gab es auch auf das britische Gesundheitssystem und das russische Innenministerium. G7-Finanzminister in Bari. Zum Abschluss ihres Treffens wollen sie sich auf eine gemeinsame Linie in der Handels- und Steuerpolitik einigen. Es wird allerdings nur mit einem Minimalkonsens gerechnet. Ehemaliger Costa Concordia-Kapitän Schettino muss für 16 Jahre ins Gefängnis. Im Berufungsprozess bestätigten die Richter das Urteil wegen fahrlässiger Tötung. 2012 waren bei dem Unglück im Mittelmeer 32 Menschen gestorben. Papst Franziskus bei Nachtwache in Portugal. Im Wallfahrtsort Fatima empfingen ihn tausende Menschen. Heute wird er zwei Hirtenkinder heilig sprechen, denen einst an diesem Ort die Jungfrau Maria erschienen sein soll. Niederlage für deutsche Nationalmannschaft bei Eishockey-Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Sturm verlor am Abend gegen Dänemark mit 2:3 nach Verlängerung. Heute trifft das DEB-Team auf Italien. Das Wetter, zunächst viel Sonne und nur einzelne Schauer. Im Tagesverlauf Quellwolken mit Schauern und zum Teil heftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. 16 bis 23 Grad. Ja, Sie haben es gehört. Zwei Hirtenkinder sind heilig gesprochen worden. Der Papst war in Fatima. Tolle Meldung. Thema Steuer. Es regnet Glitzer. Berlin, Bund, Länder und Gemeinden sollen laut der Steuerschätze des Bundesfinanzministeriums deutlich mehr einnehmen, als von selber Stelle noch im November prognostiziert wurde. Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, bis zum Jahr 2021 sei im Verhältnis zu den Vergleichsdaten mit einem Plus von 54,1 Milliarden Euro zu rechnen. Bis zum Jahr 2021 könne das Steueraufkommen für den Gesamthaushalt, für den Gesamtstaat auf 852,2 Milliarden Euro klettern. Infolge des überraschend prognostizierten Geldregens nutzten Vertreter der Regierungsparteien die Chance, ihre Verwendungspläne vorzustellen. Also, was machen wir mit der Knete? Da kommt die SPD anmarschiert mit Messias Schulz und erklärt, er wolle die Überschüsse mit absolutem Vorrang in die Infrastruktur stecken. Brücken, Autobahnen, Straßen. CDU-Politiker Carsten Unnemann, Wirtschaftslobbyist, meint, es sei Zeit für stärkere Entlastungen durch eine Steuerstrukturreform. Für wen natürlich? Für die Reichen und für die Unternehmer und für die Großkonzerne. Was würdest du mit 54 Millionen machen, Werner? Nein, mit 54 Milliarden? Die würde ich alle sofort auf das Konto von Radio Contrabanda überweisen, damit keine technischen Probleme mehr zu erwarten sind in Zukunft. Wir würden davon ein paar hundert Euro nehmen und den Rest würden wir in die menschliche Infrastruktur stecken. Wir würden also ganz schnell das Gesundheitssystem hier, nicht nur hier in Katalonien, sanieren. Wir würden jede Menge Wohnraum ankaufen und den dann gratis für Bedürftige zur Verfügung stellen. Das wären ungefähr so unsere Pläne. Und vielleicht auch hier und da Stipendien vergeben für ausgezeichnete Bürger aus den armen Schichten. Und so weiter. Der Fantasie, merken Sie schon, meine Damen und Herren, sind da keinerlei Grenzen gesetzt. Ich habe hier heute einen kleinen Niemandsland-Barcelona-Nachrichtenblock zusammengebastelt und den möchte ich einmal kurz vorstellen. Ich suche mal gerade die Barcelona-Nachrichten-Kunja, vielleicht finde ich sie direkt, dann speise ich sie ein, sonst machen wir einfach so ins Blaue rein. Moment, also Kunja, Kunja, Zuckerschamane, Kunja Gerlind, Florian, Oktober. Gut, ein Versuch mache ich noch. Ich suche die Kunja, händeringend. Ah, hier. Oh. Kunja Noticias Niemandsland. Moment, die werfe ich mal kurz und dann lesen wir mal vor, was hier alles in Barcelona so passiert ist die letzten Tage. Ja. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Ja, beginnen wir mit dem Thema Korruption. Du hast es ja schon angedeutet. Die Clanmutter des betrügerischen Pujol-Clans hatte sich, wie die Staatsanwaltschaft jetzt bekannt gab, bei der Verschleierung des durch Betrug erworbenen Vermögens der Familie gern religiöser Termini bedient. Sie nannte sich also Mutter Oberin und überwies Gelder als Messgaben auf die Geheimkonten. Ihren Sohn Jordi nannte sie den Kapellan. Du bist doch sehr Kirchenfest. Oder Kaplan. Kaplan. Gut. Ihren Sohn Jordi nannte sie also Kaplan, 70 Millionen Euro Vermögen, dessen Herkunft auf keinerlei plausible wirtschaftliche Tätigkeit zurückgeht, sind im Visier der Untersuchungsrichter. Dann gibt es etwas Neues von der Separatistenfront. Es geht ja im Moment um den DUI. Das ist die Desconexión Unilateral para la Independencia, das ist die einseitige Abschaltung für die Unabhängigkeit. Puigdemont hat jetzt der Zentralregierung ein Ultimatum gestellt. Er hat gesagt, ich mache noch einen letzten Versuch, um mit denen über unser tolles Referendum zu reden. Und wenn nicht, dann sollen sie sehen, wo sie bleiben. Bei ihrem zweiten Erscheinen vor dem Tribunal Superior de Justicia, das ist der oberste Gerichtshof von Katalonien, erschien die katalanische Parlamentspräsidentin Carmen Forcadell, umringt von Vertretern des katalanischen Establishments der Independentista-Szene. Forcadell ist des Ungehorsams angeklagt, weil sie durch den Aufruf zur Abspaltung Kataloniens von Spanien gegen einige Verfassungsartikel verstoßen haben soll. Eine Meldung von der Gentrifizierungsfront, die ist nämlich immer heißer umkämpft. Der Touristenboom hier in Barcelona stellt manchen Hausbesitzer etwa vor die Frage, ob er seinen Wohnraum an normale Mieter, also normale Menschen, oder doch lieber an Touristen, also Fun People, vermieten soll. 90 Quadratmeter Wohnraum mit 3 Schlafzimmern bringen bei Airbnb pro Übernachtung ca. 170 Euro, was bei 30 Tagen, ich habe es mal nachgerechnet, 5.100 Euro im Monat ausmacht. Ist also sehr viel mehr als die 1.200 bis, naja, gehen wir ganz hoch und sagen 1.800 Euro Monatsmiete durch normale Mieter, also normale Menschen, die hier leben und arbeiten. Die Versuchung ist also sehr groß, den Reibach zu machen. Touristenfront Meldung 2. Das Rathaus von Barcelona hat sich mit verschiedenen Tourismusplattformen im Internet, die Ferienzimmer anbieten, an einen Tisch gesetzt, wie zum Beispiel einem gewissen Booking und HomeAway und wie sie alle heißen, um über den Kampf gegen illegale Wohnraumvermietung, das ist auch gleichzeitig Wohnraumvernichtung für die Bevölkerung, zu verhandeln. Ausdrücklich ausgeschlossen war von diesem Treffen die Plattform Airbnb, die wegen der Förderung von illegaler Wohnraumvermietung und Vermittlung verschiedene Strafgeldbescheide anhängig hat. Der Präsident dieses Reibach-Konzern, dieses Graf von und zu Reibach-Konzerns, hat schon bekannt gegeben, dass man eigentlich nur Menschen zusammenbringen will, um ihnen zu helfen, damit sie manchmal irgendwo ein Zimmer haben. Licht und der Messias kochen nicht. Polizei. 3 Studenten wurden am Montag von der katalanischen autonomen Polizei, den Mossos d'Esquadra, festgenommen. Die jungen Leute sind angeklagt, bei einer Demo gegen die hohen Studiengebühren am 2. März 2017 den Kassenraum einer Bank an der Via Laietana beschädigt zu haben, sowie, Achtung, das Kapitalverbrechen hier in Spanien, einen Müllcontainer angefackelt, angezündelt zu haben. So ein Verbrechen kann man natürlich nicht verzeihen und dafür müssen die ordentlich Gefängnis kriegen. Und die werden das wahrscheinlich auch kriegen. Zum Abschluss der Meldungen. Werner, hast du eigentlich den Dramabus schon gesehen? Der war nämlich hier in Barcelona. Nur im Fernsehen. Aha. Direkt habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Nicht. Aber wenn er an mir vorbeigefahren wäre, hätte ich mich an den Straßenrand gestellt und demonstrativ Beifall geklatscht. Ja, und ein Winkelement hervorgeholt, wie das früher in der DDR hieß, und mit einem Winkelement dann den Tramabus gegrüßt. Der Tramabus ist ein lustiges Wort übrigens. Der ist von der linksalternativen Koalition Podemos organisiert und der erreichte am Mittwoch Barcelona. Es handelt sich hier um einen großen Autobus, auf dem die Gesichter von korrupten Politikern abgebildet sind. Da sieht man zum Beispiel die Familie Pujol in ihrer ganzen Pracht, aber auch den Schwager des Königs, den Herrn Urdangarin, eine hochkarätige Diebesratte und allerlei andere korrupte Leute mehr. Der Bus ist eine Protestaktion gegen die heillose Korruption hier in Spanien. Der Bus hielt übrigens vor dem Sitz der ehemaligen rechtskonservativen Katalanistenpartei CDC in der Calle Córcega. Und hat auch hier an der Plaza Sant Jaume gehalten, vor der katalanischen Landesregierung. Achtung, ausdrücklich vor der katalanischen Landesregierung, nicht vor dem Rathaus. Das Rathaus ist nämlich eins der unkorruptesten, unbestechlichsten Rathäuser wahrscheinlich mittlerweile in ganz Europa. Reinhold Messler. Applaus dafür. Brachte seine Frau in die Eiger Nordwand. 你好，你现在收听的你们是兰。 Thema Obdachlose in Barcelona. 15 Millionen Euro will das Rathaus von Barcelona bis 2020 ausgeben, um gegen die zunehmende Obdachlosigkeit vorzugehen. Offiziell beträgt die Zahl der Menschen ohne Heim nur 941 Personen. Die Dunkelziffer darf man hier wahrscheinlich mit 5 bis 10 multiplizieren, wie aus einem Bericht des Rathauses hervorgeht. Der Plan Kampf gegen Obdachlosigkeit will vorbeugen, aber auch helfen. Das heißt, die wollen ungefähr 10 Millionen den Leuten geben, die kurz vor der Ausgrenzung stehen. Das heißt, Leute, die von der Räumungsklage bedroht sind und Leute, die nichts mehr haben. Sie wollen also helfen und solchen, die auf der Straße sind, wollen sie ebenfalls ein neues Heim bieten. Barcelona-Nachrichten. Wir sind mittendrin. Der blaue Wal. Ich weiß nicht, ob du vom blauen Wal gehört hast, Werner. Das ist eine Internetplattform, die junge Menschen und Kinder zum Selbstmord anstachelt. Der Medienrat Kataloniens, der heißt CAC, Consejo Audiovisual de Catalunya, hat bei der Staatsanwaltschaft Klage gegen solche YouTube-Videos, Blogs und Internetforen sowie auch Twitter eingereicht, die Jugendliche und Kinder zum Selbstmord auffordern und anstacheln. Der Fall von einigen Minderjährigen hier in Barcelona, die am Selbstmordprogramm der Blaue Wal teilgenommen hatten, haben die Öffentlichkeit in der letzten Woche höchst alarmiert. Thema Radkultur und Pedalenwahn. Die Fahrradnutzung hat im vergangenen Jahr hier in Barcelona um 14% zugenommen. 160.000 Menschen nutzen täglich in dieser Stadt ein Fahrrad. Das Rathaus unter Ada Colau strebt an, die Fahrradwege in den kommenden Jahren zu verdreifachen, von 100 auf 300 Kilometer Radwege. Das Rathaus, bleiben wir bei der Gentrifizierung oder kehren wir zurück an die Gentrifizierungsfront. Das Rathaus von Barcelona hat die Zahl der Inspekteure zum Auffinden von illegalen Tourismuswohnungen auf 34 erhöht. Terrorismus gibt es nämlich auch. Hier in Barcelona, ja. Die Internationale Liga gegen Rassismus und Antisemitismus und die Organisation B'nai B'rit Namides Barcelona, das ist eine israelische Organisation, hat das Rathaus von Barcelona angezeigt, weil dieses ein Event kofinanziert, bei dem eine Frau Laila Khaled, Werner, die wird dir ein Begriff sein, eine verurteilte Terroristin eingeladen ist. Laila Khaled ist die Vorsitzende der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Die wird also des Terrorismus beschuldigt und angeklagt. Weitere Meldungen. Ich habe den Spiegel hier vor mir liegen von dieser Woche. Das waren also jetzt die Barcelona-Nachrichten. Da schreibt Herr Jakob Augstein einen seiner doch recht pfiffigen Artikel zum Thema Was geht ab in Deutschland? Im Zweifel links. Mit vorgehaltener Moralpistole heißt sein Kommentar zur französischen Wahl. Was ist das für ein Präsidentschaftskandidat, der den Wählern als das kleinere Übel verkauft werden muss? In Anlehnung an Kaiser Wilhelm sollte in Frankreich nur noch gelten, wir kennen keine Parteien mehr, nur noch Demokraten. Also, alle angetreten zur großen Koalition der Antirassisten. Der deutsche Linken-Chef Bernd Rixinger hatte nach der ersten Wahlrunde zwar getwittert, Erleichterung ist fehl am Platz. Das kleinere Übel kann nicht das Postulat für Wahlen in Europa sein. Aber da irrt er sich. Denn auch so kann man Alternativlosigkeit als politisches Prinzip durchsetzen. Erst spitzt der entfesselte Kapitalismus die gesellschaftlichen Zustände so zu, dass die Rechten sich zur Ressentimentsrevolution sammeln. Dann verpflichtet man noch die schärfsten Kritiker dieses Kapitalismus als Hilfstruppen zu seiner Verteidigung. Und wer nicht gleich dem Marschbefehl folgt, der wird entweder als Mitglied der Stupid Left verspottet, also der doofen Linken, oder als Sozialfaschist und Querfront-Dogmatiker verunglimpft. Das Dumme ist nur, dass der Wähler da viel unempfindlicher ist als gewünscht. Immer wieder überrascht dieses possierliche Tierchen, also der Wähler, damit, dass er sich sein Verhalten nicht vorschreiben lässt. Schon in den USA haben die Wähler bekanntlich unerwünscht abgestimmt. Das Duell zwischen Macron und Le Pen wurde zum Duell zwischen Nationalismus und Internationalismus erklärt, zum Kampf zwischen der geschlossenen und der offenen Gesellschaft. Da steckt der Linke tatsächlich im Dilemma, jawohl. Denn die offene Gesellschaft ist eben auch jene, in der sich die Starken so gut zurechtfinden und die anderen um ihren Platz fürchten. Macron ist ohne Zweifel ein Modernisierer, aber mehr Modernität bedeutet nicht automatisch mehr Gerechtigkeit. Im Gegenteil, es ist schlecht bestellt um eine Demokratie, die den Menschen nur noch die Wahl lässt zwischen Neoliberalismus oder Rassismus. Oder in Anlehnung an einen großen französischen Roman, Unterwerfung ist kein gutes demokratisches Prinzip. Jo, das war Herr Rudolf Augstein im Spiegel von dieser Woche. Dann widmet dieses Magazin sehr viel Raum der Eisprinzessin. Sie werden sich fragen, wer ist die Eisprinzessin? Damit ist gemeint Frau Ursula von der Leyen, die Verteidigungs- oder je nach Perspektive auch Kriegsministerin der Bundesrepublik Deutschland. Es geht um die Affäre um einen rechtsextremen Offizier und diese Affäre zeigt, dass Teile der Streitkräfte ein Haltungsproblem haben. Und sie offenbart Führungsschwäche der Ministerin. Die Distanz der Truppe zu Ursula von der Leyen ist größer denn je. Dieser Fall hat Ursula von der Leyen in die schwerste Krise ihrer Amtszeit gestürzt, urteilt der Spiegel. Seit Oberstleutnant Franco A., Albrecht wissen wir jetzt, heißt der Typ, in der vergangenen Woche unter Terrorverdacht festgenommen wurde, weil er ein Doppelleben als syrischer Flüchtling geführt hat und Anschläge geplant haben soll, kämpft die Ministerin um ihr Amt. Denn der Fall Franco A. ist der schwerste, aber keineswegs der erste Fall von Führungsversagen in der Bundeswehr. Nun werden hier jede Menge Fälle aufgezählt und man weiß natürlich, die Bundeswehr hat seit Jahren ein Problem mit Rechtsradikalen. Solche militärischen Strukturen, könnte man fast schon sagen, sind eigentlich an sich ein rechtsradikales Gebilde. Ich zähle mal ein paar Skandale der vergangenen Jahre auf. Da gab es 1995 in Hamburg einen verurteilten Rechtsterroristen, Herrn Manfred Röder, der darf an der Hamburger Führungsakademie einen Vortrag halten. Ein Skandal. 1997 in Hammelburg. Die Öffentlichkeit erfährt von Scheinerschießungen und Folterspielen, mit denen sich Soldaten auf einen Bosnien-Einsatz vorbereitet haben sollen. 2004 gab es Folterexzesse in Coesfeld. In der Kaserne wird das Publikum, darunter das Überstülpen schwarzer Kapuzen, Stromstöße, Tritte und simulierte Folter. 2004 dann der Skandal von Aalen. Beschwerden über Rekrutenmisshandlungen werden bekannt. Zwei Jahre später, 2006, ein Skandal in Zweibrücken, erniedrigende Misshandlungen von neu ernannten Unteroffizieren kommen ans Licht. Ebenfalls im gleichen Jahr aus Afghanistan kommen Bilder von Schändungen menschlicher Schädel, die schockieren die Öffentlichkeit. Ja, 2007, Rendsburg, ein Video taucht auf, in dem ein Ausbilder einen Rekruten beim Schießtraining mit rassistischen Sprüchen anstachelt. 2010, in Mittenwald passiert Folgendes, erniedrigende Aufnahmerituale in der Gebirgsjägerkaserne werden publik. In der Folge werden aber aus anderen Kasernen ähnliche Praktiken gemeldet. 2010, diese Affäre auf dem Segelschulschiff Gorch Fock, eine Kadettin geht über Bord und ertrinkt. Ihr Tod löst eine Affäre aus, in der Schikanen und sexuelle Belästigung an Bord beklagt werden. Die Ermittlungen werden 2011 eingestellt. Eine junge Frau wurde da in den Tod getrieben. 2017, Pfullendorf, so heißt das Kaff. Soldaten berichten von demütigenden Aufnahmeritualen und sexuellen Belästigungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung. Wir sind gleich fertig mit der Liste. Ich kann gar nicht alles aufzählen. So viel Schweinereien sind da passiert. Bad Reichenhall, es wird bekannt, ebenfalls 2017, dass es bei den Gebirgsjägern zu Sexmobbing, Volksverhetzung und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gekommen sein soll. Zudem gibt es Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Nötigung. Und dann eben das Sahnehäubchen jetzt, 2017, Illkirch-Grafenstaden. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen wirft der Bundeswehr nach dem Skandal um den rechtsextremen Offizier Franco A. ein Haltungsproblem und Führungsschwäche vor. Für Stunk ist da gesorgt. Wir wissen ja, die Ideologie der deutschen Streitkräfte ist der Bürger in Uniform, der mündige Bürger in Uniform, praktisch das Ideal des demokratischen Staates. War das nicht de Messier, der diese Formel geprägt hat damals als Verteidigungsminister? Oder ich glaube, die geht schon auf die Regierung Willy Brandt zurück mit den Das war so. Ja, aber dieser, dass die sich quasi gegenseitig befruchten oder der eine ohne den anderen nicht leben kann, also Militär auf der einen und die extreme Rechte oder die Nazis, das eine ist ohne das andere gar nicht denkbar. Natürlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, überall. Ne? Und auch die Alliierten Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hatten das super klar. Ne? Deshalb, wo sie dann die neue Bundesrepublik geschöpft haben, erschaffen haben, war ja klar, dass Deutschland, die Bundesrepublik, kein Militär haben sollte, ja? Bis in die 50er Jahre hinein. Ja? Deshalb, weil man wollte aus der Geschichte lernen, aus der nicht nur Nazi-Zeit, sondern auch vorher Kaiser Wilhelm und so. Und das war die Zeit, wo Franz Josef Strauß dann noch gesagt hat, also lieber soll mir die Hand verdorren, als dass es jemals wieder deutsche Soldaten geben soll oder so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Aber gut, dann hat es halt ein paar Jahre gedauert und dann kam die NATO und dann gab es wieder die Bundeswehr, ich glaube ab 1956. Ne? Man darf ja nicht vergessen, Deutschland war ja kein souveränes Land. Deutschland war ein besetztes Land und wer da das Sagen hatte, waren die USA und die haben natürlich gesagt, wir wollen eine Armee hier in Deutschland haben, natürlich eine Armee, die unter unserer Fuchtel steht und genauso ist es gekommen. Und alles andere war eine Illusion und ein Märchen. Ein schönes Pazifismus-Märchen, aber es war eben ein Märchen. Es gibt noch einiges an Meldungen und Nachrichten, vielleicht noch kurz ein paar Sachen zum Thema Asylrecht. Es geht um die Zahl der türkischen Staatsdiener, die in Deutschland Asyl beantragen. Die steigt nämlich ständig weiter. Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, liegen mittlerweile rund 450 Anträge, Achtung, von Diplomaten, Soldaten, Richtern und anderen Beamten samt Familien aus der Türkei vor. Ihnen werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen, die Präsident Erdogan hinter dem Putschversuch von 2016, im Juli war das, sieht. Einige der Schutzsuchenden waren zuvor als NATO-Soldaten in Belgien stationiert. Auch ein früherer Militärattaché an der türkischen Botschaft eines afrikanischen Landes hat in Deutschland den Asylantrag gestellt. Insgesamt liegen beim BAMF inzwischen mehr als 7.700 Anträge türkischer Staatsbürger vor. Die Anerkennungsquote bei Asylsuchenden aus der Türkei betrug 2016 rund 8%. Sie dürfte nun deutlich höher werden. Warst du mal Mitglied in einem Rockerclub, Werner? Hat dich das mal gereizt, so eine tolle Kluft anzuziehen und mit dem Motorrad durch die Gegend zu knattern? Nee, ich war Stinkefinger mal zu zeigen. Beim TSV Oberboingen war ich mal und in Rockerkneipen habe ich nur Bier getrunken, aber Mitglied war ich nie. Hm. Na, wir hatten mal einen im Fußballverein, der war bei den Hells Angels in Berlin. Dadurch, dass er Fußballkumpel war, hat er uns mal eingeladen zu seinem Geburtstag und das war alles voll mit Rockern und Hells Angels und die haben uns dann hochleben lassen. In anderen Umständen hätten sie uns vielleicht sogar was aufs Maul gehauen, weil wir eben hippiemäßig lange Haare hatten und vielleicht anders waren als die. Aber das ist vielleicht auch so ein Vorurteil. Jedenfalls gibt es in Nordrhein-Westfalen immer mehr Rocker. Nordrhein-Westfalen hat ein Rockerproblem. Die Zahl der Rocker in diesem Bundesland steigt trotz verstärktem Einsatz der Behörden weiter. Wie aus vertraulichen Lageberichten des Düsseldorfer Landeskriminalamts LKA hervorgeht, zählte die Polizei im Frühjahr 2017 fast 2100 Rocker in 92 Gangs. 2014 waren es noch rund 1200 Personen in 62 Clubs. Die meisten Mitglieder in Nordrhein-Westfalen haben demnach die Bandidos, so heißen die. Sie 785, gefolgt von Gremium 415, den Freeway Riders, so nennen die sich, 364, und den Klassikern unter den Rockerbands, den Rockergangs, den Hells Angels, die haben 345 Mitglieder. Die Berichte listen zahlreiche Straftaten auf. Achtung, bei Hells Angels in Goch etwa fanden Polizisten kürzlich Schusswaffen, Messer und etwa 500 Gramm Drogen. In einer Garage Chemikalien, sogenannte Pollenböller und Molotow-Cocktails. In Köln stürmte ein Spezialkommando die Wohnung eines Bandidos. Er soll auf ein Café geschossen haben, in dem sich Hells Angels treffen. Die Entwicklung ist heikel für Innenminister Ralf Jäger von der SPD, der vor allem zu Beginn seiner Amtszeit auf Repression setzte und die Kölner Hells Angels und die Aachener Bandidos verbieten ließ, offenbar ohne dauerhaften Erfolg. Auch bringe die Entscheidung, dass Rocker ihre Kutten in der Öffentlichkeit nicht mehr tragen dürfen, erhebliche Nachteile mit sich, notierte das Landeskriminalamt. Die Rocker würden so unsichtbarer und die polizeiliche Erkennungsgewinnung erschwert. Es gibt zu viel zu verstehen. meisten gefällt hat, war was am meisten gezählt hat, das muss wohl überall so sein. Es gibt so viel zu vermissen, es gibt so viel zu erzählen. Gut, wir haben noch 20 Minuten, Werner. Kinomäßig, was gibt's da zu berichten? Ja, nochmal dran erinnern, heute Abend ist der letzte Tag von dem anarchistischen Filmfestival. Das beginnt um 4 Uhr und geht dann bis Mitternacht in der Cineteca in San Andreu, das ist Rambla Fabra y Puig, 32 bis 34, gleich in der Nähe der Metrostation Fabra y Puig. Das genaue Programm für heute kann man sich nochmal angucken auf der Website fcab.cat, mit C wie Katalonien. Und das sind von den Filmen von heute, will ich mal zwei kurz ansprechen. Da ist um 19.50 Uhr geplant Reiseste Resistencia, also die Wurzeln des Widerstands. Da geht es um Palästina, ein Dokumentarfilm, ungefähr eine Stunde lang, über die Situation der Bevölkerung da im besetzten Cisjordanien und eben ganz konkret aus der Perspektive der Familien, die versuchen, ihr Land zu verteidigen gegen die Politik der Regierung, der israelischen Regierung. Also in diesem Fall insbesondere geht es um ihre Olivenbäume, die Ernte, die auf die sie angewiesen sind, die praktisch ihre einzige Existenzgrundlage ist. Jetzt müssen wir nur aufpassen, ob der Film nicht verboten wird, ne? Und ob nicht die Leute, die das organisieren, dann auch wegen Unterstützung von Terrorismus angeklagt werden. Eine Frage, Werner, aus welchem Jahr ist der Film nochmal? Hast du die Jahreszahl? Die genaue Zahl habe ich nicht da, aber es ist relativ... Ist schon ein paar Jahre alt, ne? Nee, ist relativ neu, ja. Und dann geht's auch am selben Ort heute Abend um 21.30 Uhr Entrevias, Ocupas, also Hausbesetzer in L'Hospitalet. L'Hospitalet ist hier ein großer, sehr großer Stadtteil mit 250.000 Einwohnern. Also Stadtteil ist nicht ganz richtig, Stadt, aber quasi zusammengewachsen mit Barcelona, mit sehr vielen sozialen Problemen, Arbeitslosigkeit. Dort gibt es zwischen 500 und 1000 leerstehende Wohnungen zum Beispiel, weil du vorher das Thema Obdachlosigkeit angesprochen hast. Ne? Die Banken kontrollieren diese leerstehenden Wohnungen. Ja, da geht es also um die Aktivitäten von verschiedenen Stadtteilen und Solidaritätsgruppen, Widerstand, auch um die Räumung von dem besetzten Stadtteilzentrum damals. Also alles heute in der Cineteca bei diesem Festival. Und was haben wir noch? Ah ja, noch eine Sache, allerdings in den normalen Kinos seit gestern. Seit gestern läuft Paraiso, also das Paradies, ein russisch-deutscher Film vom letzten Jahr. Regisseur ein gewisser Andrei Konchalowski. Und ich lese mal kurz vor, wie das angekündigt ist hier. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs kreuzen sich die Wege von drei Menschen. Olga, eine russische Widerstandskämpferin, Jules, ein französischer Nazi-Sympathisant und Helmut, ein hoher SS-Offizier. Jeder von ihnen muss, je nach seiner Ideologie, lebenswichtige Entscheidungen treffen. Also ich habe mir einen Trailer angeguckt und verspricht dieser Film. Also auf der einen Seite ihre Ideologie, ihre Herkunft, ne? SS-Offizier kommt aus einer bourgeoisen Familie und jetzt, wie kriegen sie das in Einklang mit ihren persönlichen Geschichten und auch untereinander, wo sie dann aufeinandertreffen. Also ich werde mir den wahrscheinlich angucken. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Ein auch sehr vielversprechender Filmtitel ist Rückkehr nach Montauk von niemand Geringerem als von Herrn Schlöndorff. Da geht es um eine Romanverfilmung. Glaub nie, was Schriftsteller dir erzählen, das sagt Max Zorn. Der wird gespielt von Stellan Skarsgård, von Beruf Schriftsteller, zurzeit zu Besuch in New York. Eigentlich ist er in der Stadt, um seinen neuen Roman vorzustellen und seine schöne junge Freundin, gespielt von Susanne Wolf, wiederzusehen. Tatsächlich macht sich Max, Mitte 60, egozentrisch und fast pleite, auf die Suche nach seiner Vergangenheit in Gestalt einer anderen, ebenfalls deutlich jüngeren Frau. Rebecca heißt die und gespielt von der wundervollen Nina Hoss, einer Juristin, die er einst verlassen hat. Ohohohoho, große Gefühle also. Er findet sie, doch spätestens als Max und Rebecca gemeinsam Richtung Long Island fahren, verwandelt sich, und jetzt kommt die Kritik, Volker Schlöndorffs neuer Spielfilm Rückkehr nach Montauk von gediegener Programm-Kino-Unterhaltung in einen Fantasy-Film, genauer in eine Alt-Männer-Fantasie. Alte Männer, junge Frauen, das gibt's, aber hier wird das eben als Altmännerfantasien bezeichnet. Denn, Überraschung, es bleibt nicht bei Spaziergängen in den Dünen. Der Schriftstellerscham wirkt noch immer, zumindest bei Rebecca. Beim Zuschauer dagegen löst Oscar-Preisträger Schlöndorff, der ist mittlerweile 78 Jahre alt, mit diesem Film eher ungläubiges Staunen und wachsende Gleichgültigkeit aus. Als mein Vater darüber sprach, was wichtig ist, erschien mir ein Bild, das mich seitdem nicht mehr loslässt. Es ist ein Bild von zwei Frauen. Von einer, der ich wehgetan habe. Ich hab dich so sehr vermisst. Und der anderen, die ich enttäuscht habe. Und die ich nicht hätte enttäuschen dürfen. Mit der ich jetzt zusammen wäre, wäre ich damals klüger gewesen. Leicht zu sagen, dass diese Dinge unwichtig sind, weil sie vorbei sind. Aber sie sind wichtig. Tatsächlich sind nur sie es. Du hast immer gesagt, wir seien World Champions. Im glücklich sein. Tief im Innern bin ich ernst. Gut, dass ich diese Seite nie kennengelernt habe. Und jede Straßenecke erinnert mich an sie. Dann ist das die aus dem Buch. Glaub nie, was Schriftsteller dir erzählen. Ich konnte sehen heute in dem Haus, dass du nicht nur in deinen Büchern träumst, sondern du träumst auch in deinem Leben, aber du kannst nicht vor mir träumen. Trotzdem vielversprechend, der Trailer läuft hier im Hintergrund und allein um Nina Hoss in dieser Rolle zu sehen, würde es sich wahrscheinlich schon lohnen, den Film anzugucken. Und Schlöndorff ist ja immerhin kein Anfänger, der weiß, was er macht. Na gut, also ich weiß nicht. Aber vielleicht warte ich noch ein paar Jährchen, bis ich mir den angucke, denn dann bin ich auch ein bisschen älter. Gut. Ein Film, der auch sehr vielversprechend daherkommt, in Erscheinung tritt, ist ein Film mit dem Titel Es war einmal in Deutschland. Once Upon a Time in America ist ja ein bekannter amerikanischer Film. Der Belgier Sam Gabarski widmet sich in dieser Tragikomödie nach zwei Romanen von Michael Bergmann dem jüdischen Überleben in Deutschland unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mit niemand Geringerem als Moritz Bleibtreu. Als umtriebigem Teillacher, so heißt der Typ. Was brauchen die Deutschen momentan am dringendsten? Wäsche. Wir werden aufmachen, einen Wäschegroßer werden. Leute, ich bin dabei. Hitler ist tot, aber wir leben. Und nur darauf kommt es an, will der KZ-Überlebende David Berman, gespielt also von Moritz Bleibtreu, seinen 6 jüdischen Geschäftspartnern klarmachen, die er 1946 in einem DP-Lager in Frankfurt rekrutiert. Berman, der einst mit seiner Familie ein Wäschekaufhaus in Frankfurt betrieben hat, will einen Handel mit feiner Aussteuerwäsche aufziehen. Doch er braucht Teilhaber, weil ihm die US-Militärregierung die Geschäftslizenz verweigert. Um das Startkapital für die Auswanderung zu bekommen, lassen sich die seelig und körperlich versehrten KZ-Überlebenden auf seine Geschäftsidee ein. Dank kreativer Schwindeleien ist ihr Klinkenputzen bei deutschen Hausfrauen schnell erfolgreich. Wir sind die jüdische Rache. Regisseur also Sam Gabarski. Der Film ist eine deutsch-belgische Koproduktion. Über eine halbe Million jüdischer Menschen, die die Konzentrationslager überlebt haben, befinden sich zurzeit in Transitlagern der amerikanischen Besatzungszone. Berman, David, jüdisch. Sie waren Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie sind Sie dann dorthin gekommen? Mit einer Limousine, mit Chauffeur. Was gibt's im Mittwochkino? Hast du da was angeguckt oder angekreuzt? Habe ich jetzt nicht, da weiß ich nicht, ob da was stattfindet am nächsten Mittwoch. Ja, ich habe hier das Programm vor mir liegen. Der nächste Mittwoch wäre dann der 17., ne? Oh lala, da gibt's einen Film, der heißt Ich fühl mich Disco. Den gibt's also Mittwochabend um 20 Uhr, wie immer, im Goethe-Institut. Regisseur ist ein gewisser Herr Axel Ranisch. Ein Film, der ist relativ neu. 2013 ist das Herstellungsjahr, 93 Minuten lang und in Farbe. Kleiner Scherz. Gut, über diesen Film werden wir vielleicht nächste Woche berichten. Vielleicht spielen wir zum Schluss noch ein Lied von den Toten Hosen von ihrem neuen Album. Eine Handvoll Erde hatten wir gespielt, alles passiert und jetzt das Lied Unter den Wolken. Die Toten Hosen zum Schluss hier im Niemandsland. Es ist kurz vor Mittag, 12 Uhr. Meine Damen und Herren, Campino. Und wir die Freiheit noch nicht her, weil sie uns heute alles bedeutet. Unter den Wolken machen wir uns selbst ein Licht am Meer. Wie gehabt, die Toten Hosen, unverkennbar mit ihrem Stadion-Lärmrock, aber wer drauf steht, klasse. Gut, Werner, wir gehen raus. Was sagen wir den Zuhörern zum Abschluss? Erstmal tschüss. Ja. Und die Toten Hosen haben ja gesagt, alles passiert, wie es passieren muss. Und wir werden dann nächste Woche wieder erzählen, was passiert ist und wie es passiert ist. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jo, wir verabschieden uns. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Ich habe heute mal meinen Fußballkalender mitgebracht und habe das Kalenderblatt abgerissen. Und da gibt's immer so lustige Fragen oder tolle Zitate. Und hier ist die Preisfrage des Tages. Wer fungierte am längsten als Trainer der DDR-Nationalelf? Drei Alternativen. Georg Buschner, nicht George Bush, sondern Georg Buschner, Bernd Stange oder Manfred Zapf? Ich gebe euch ein paar Sekunden zum Nachdenken. Spontan, Werner, was würdest du sagen? Hans Meyer, aber den hast du überhaupt nicht genannt. Georg Buschner, 12 verschiedene Trainer. Von Willy Oelgaard 1952 bis Eduard Geier 1990 haben die Geschichte der DDR-Auswahl, so hieß das immer, bestimmt. Mit Abstand die längste und auch erfolgreichste Zeit verbrachte Georg Buschner auf dem Trainerstuhl. Und mit diesen Worten, meine Damen und Herren, sage ich Tschüss, Agur. Machen Sie es gut, werden Sie glücklich, haben Sie ein wunderschönes Wochenende und hören Sie weiter Kontrabanda. Hier gibt's jetzt noch mehr hörenswerte Sendungen, zum Beispiel Musikers del Ciclevent mit unserem Radioaktivisten und Freund Albert, der hier schon durch die Flure streift und wartet, dass es losgeht. Tschüss, Agur, machen Sie es gut. Manchmal ist es bis zum Ende.